Der Sprecher des gesamten Nationalen Maßnahmenkomitees gegen die Atomkriegsübung gegen die TVRK veröffentlichte am 4. Mai eine Stellungnahme im Zusammenhang damit, dass die USA und die südkoreanische Armee auch nach dem Ende der gemeinsamen Militärübung Adler in Südkorea und dessen Gewässer die strategischen Vermögen der USA weiter einsetzen und die Kriegskampagne überhaupt führen. Darin hieß es, die USA und Südkorea führen ab 29. April auf dem koreanischen Ostmeer unter Einsatz der Angriffsflotte um den amerikanischen atomgetriebenen Flugzeugträger Calvinson und des Aegis-Zerstörers und der Seehubschrauber Südkoreas eine gemeinsame Seeangriffsübung durch. Am 1. Mai hielt der Verband der strategischen Atombomber B-1B im Luftraum über Südkorea eine Übung für den Abwurf der Atombombe auf die strategischen Objekte der TVRK ab. Dabei lassen sie kriegerische Äußerungen fallen, dass es eine nachdrückliche Warnung an Nordkorea sei und dass sie den militärischen Druck auf Nordkorea andauernd verstärken würden. Das ist eine Farce für die Schleierung ihrer Schande. Die USA und die südkoreanische Armee redeten lautstark von dem sogenannten Präventivangriff gegen Nordkorea und bedrohten die TVRK unter Einsatz all ihrer strategischen Vermögen, mussten aber vor ihrer härtesten Gegenmaßnahme zurücktreten. Es ist auch ein letzter verzweifelter Versuch des südkoreanischen konservativen Regimes, mit Hilfe der USA als seiner Herren die Lage äußerst zu verschärfen, dadurch ihre alte Konfrontationspolitik zu rechtfertigen und durch die Hervorhebung der Sicherheitskrise die schlechte Situation in der Präsidentenwahl umzuwandeln. Wenn die USA und die südkoreanischen Kriegsfanatiker noch immer mit dem Flugzeugträger und strategischen Atombomber die TVRK in Schrecken versetzen wollen, ist es eine Fehlkalkulation. Es bedeutet im Gegensatz eine selbstmörderische Tat, die damit zu vergleichen ist, ins atomare Visier der TVRK näher zu kommen. Wenn die USA und das südkoreanische Regime die größere Schande und den tragischen Untergang vermeiden wollen, sollen sie sich über die Warnung der TVRK überlegen und mit den unbesonnenen Kriegsmachenschaften aufhören.